Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es folgt ein HFN-Beitrag zum Thema Absolventenkongress. Ein Vorschlag zur Anmoderation. Vom 15. bis 16. November findet in Köln der 7. Deutsche Absolventenkongress statt. Ein Beitrag von Gunter Seidack. Bitte schneiden, bitte schneiden. Ja, das lassen sich die fixen Jungs hier nicht zweimal sagen und schneiden los, was das Zeug hält. Ja, dann nehme ich mal die Schere und schneide hier mal etwas durch. Ja. Ach, gut. Dann ist der Schnitt wohl fertig, ja. Schnitt fertig, würde ich sagen. Dann können jetzt wir jetzt ist ab. Nächsten Teil bringen jetzt, ne? Oh. Eure Tagesordnung. Heute fast live vom Absolventenkongress aus, ja, wo eigentlich? Aus Wien. 96,6% Wien und 97,45% Stuttgart. Es gibt eine ganz schön explosive Mischung, könnt ihr euch denken. Oh, ich glaube, das ist ziemlich verunglückt. Das geht bestimmt schief. Ja, also das explodiert am Ende noch. Aber jetzt fangen wir erstmal an damit. Also wir stehen hier also hier mitten in dem Ballsaal der Wiener Oper. Und man hört es zu 96,6% natürlich. Ja, stehen wir natürlich hier und wir gucken uns diese ganzen Absolventen an hier. Ja, die stehen hier rum, wuseln durcheinander. Es ist ein schöner Anblick. Aber hinten in der Ecke habe ich dort diese englischen Absolventen noch schon gesehen. Die trauen sich nicht ganz dazu zu dem Rest. Ja, die sehen ja auch mit ihren minzgrünen Kleidchen doch etwas albern aus. Ja, und dann diese diese rot-weiß-roten Einheimischen, die sehen auch kein Deut interessanter aus als die minzgrünen Engländer. Wir können vielleicht hier aus dem Ballsaal, 96,6%igen Ballsaal von Wien durchgeben, dass die Absolventen eher langweilig sind dieses Jahr und dass auch der Absolventenball nicht überzeugt. Wir könnten jetzt erstmal Musik machen, bis der erste Walzer losgeht und dann, oder wir könnten auch einen kulturellen Beitrag senden. Wir machen Kultur, wir machen wie immer in Kultur. Ihr könnt uns sehen, wir haben Kulturklamotten an. Verzeihung, ihr könnt uns noch nicht alle sehen. Wir sind beide ganz schwarz in Rollkragenpullover gekleidet und haben uns extra eine Handvoller Schuppen hinten auf den Kragen geworfen. Damit wir noch kultureller aussehen. Und aber unsere Brillen sind schön fettig. Diejenigen von euch, die die Visomatic-Einsteckkarte noch nicht haben, die könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen. Das soll als Aufforderung gedacht sein. Wir haben noch einige hundert Stück davon. Ja, Subskriptionspreis bis zum 31.12. Und das sind genau D-Mark? 96,6 hier in Wien. Was so billig? Ach nee, 250 Mark natürlich. Also dann nochmal, bis der erste Walzer losgeht. Und ich glaube, die ersten Absolventen haben das Parkett betreten. Aber es reicht, glaube ich, nur auf einen kulturellen Beitrag. Sie zucken bislang nur. Also, los geht's, der Beitrag. Los geht's. Kulturgüter Europas. Folge 15. Over and over, I keep going over. Ja, guten Tag, liebe Hörer. Sie kennen das alle, auf den Straßen, auf den Plätzen unserer Bundesrepublik steht der alte Mensch herum wie Bio-Restmüll, wie verfallenes Gemüse stinkt er in unseren Bussen und Bahnen. Niemand kümmert sich um diese alten, altgewordenen, verfallenen, verwesenden Körper und Menschen. Geister wohnen in diesen Hüllen, ohnehin keine mehr. Aber wohin mit ihnen? Wir haben die Lösung des Altenheims gefunden, doch der Hörer, die Hörerin, wird mir sicher beipflichten, diese Lösung ist die optimale nicht. Blicken wir in die Kulturen. Die Eskimos beispielsweise hatten die pfiffige Eigenart, ihre Alten in einem im Zentrum des Iglu-Dorfes gelegenen Groß-Iglu einzuquartieren, wo sie sich dann mit Speicheltröpfchen besprühten und so wahre Eisgirlanden an ihren Kinnen wachsen ließen, bis sie eines schönen Tages von einem herabfallenden Rentiergeweih auf ihrem Sofa erschlagen wurden. Die Polynesier hielten es ganz ähnlich, errichteten ihren Alten im Zentrum des Dorfes einen unglaublich hohen Turm, ein 300 Meter hohes hölzernes Stelzenhaus, und es ist natürlich klar, dass die alten Herrschaften beim Gang zum Abort da regelmäßig über die Reling gingen. Ja. Ganz anders hielten es die Aborigines in Australien. Wenn bei ihnen in einem Stamm ein Mensch ein gewisses Alter überschritt, so nahmen seine Stammesgenossen die Beine in die Hand und flohen tagelang durch die Wüste, und der Altgewordene verlor den Anschluss und blieb allein zurück, stand dann oft noch tagelang in der Landschaft, bis er endlich verhungerte. Die alten Menschen, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, sind unser Thema heute. Daher habe ich meinen alten Großvater besucht, ich habe mein Kassettengerät mitgenommen und habe mir von ihm eine jener Geschichten erzählen lassen, um deretwillen wir Jungen unsere Alten ganz gerne besuchen. Bevor wir allerdings diese Geschichte hören können, schalten wir noch einmal zurück zum Absolventenball nach Wien. Wir hören später voneinander. Ja, ein herzliches Grüß Gott hier vom Absolventenball nochmal. Ja, grüezi. Es hat unerklärlicherweise im Ballsaal angefangen zu regnen. Jetzt sind wir alle nach draußen gegangen, aber hier regnet es auch. Das ist ganz schäbig. Jetzt sind auch die ganzen ekelhaften Kostüme schon nass geworden, kleben an den Körpern der Tänzer, der Absolventen. Und ich sehe auch gerade wieder die englischen Absolventen jetzt aus dem Gebäude gekommen und da sind schon große, große Wasserflecken auf diesen minzfarbenen Kostümen. Da läuft auch die Farbe schon raus. Und die Farbe läuft direkt die Treppe in den U-Bahn-Schacht hinunter. Das gibt noch Ärger, das sehe ich kommen. Aber. Und da kommen auch die Weiß-Rot-Weißen wieder. Die Rot-Weiß-Rosen, roten Landesfarben. Rot-Weiß-Russen. Rot-Weiß-Roten Landesfarben. Ja, ja. Wieder rausgeplatzt. Ja. Aber ihr hört schon, hier passiert nichts. Ja, und deswegen gehen wir wahrscheinlich am besten gleich wieder zurück, oder? Wir machen einfach mal weiter, wie der Herr Schreiber seinen Opa besucht. Wir können vielleicht, falls hier was passiert, melden wir uns einfach direkt von hier. Ja. Und so lange braucht man jetzt auch nicht mehr zurück zu uns zu schneiden. Ah, und einstweilen regnet es hier einfach. Ja, das bleibt wahrscheinlich eine Weile so. Also zurück mit einem Schnitt. Kulturgüter Europas, Folge 15, Römisch 1. Over and over, I keep going over. Ja, ich sitze jetzt hier im Wohnzimmer meines Großvaters. Ich muss vielleicht, ehe wir mit unserem Beitrag beginnen, ein kleines technisches Problem vorher erläutern. Es ist ja so, dass junge Menschen eine starke, kräftige Stimme haben, die man auch gerne hört am Radio, während ältere Menschen gelegentlich ein bisschen ins Gebrochene neigen und auch so ein bisschen vor sich hin krähen. Andererseits muss man als junger Mensch natürlich sehr laut reden, damit die Alten einen verstehen. Deswegen wird es gleich zu gewissen Aussteuerungsschwankungen bei diesem Beitrag kommen. Das lässt sich nicht vermeiden und ich bitte den Zuhörer, darüber hinwegzusehen. Großvater, erzähl doch mal eine Geschichte! Was? Entschuldigung, ja? Hallo? Bist du nicht der Johannes? Du bist aber groß geworden! Nein, ich bin der Klaus! Hallo Johannes! Grüß dich! Der Klaus! Klaus! Ach, du bist ja der Kleine von der Hilde! Ja, Hilde Finskei! Ja, das ist aber schön. Du bist ja unheimlich groß geworden. Ja, das ist richtig. Ist aber schon eine Weile her. Ja, du bist ja unheimlich groß geworden. Ja, das ist richtig. Das ist aber schon eine Weile her. Großvater, du kanntest doch immer so interessante und lustige Geschichten. Erzähl mir doch eine davon. Ja, ich war mal im Zweiten Weltkrieg. Ah. Ja, und da war ich auf dem Fliegerhorst stationiert als Meteorologe. In der Nähe von Versailles war ich stationiert. Ach ja, wie interessant. Und zusammen mit mir, mein bester Freund, das war, der hieß Pax. Das war, ja, das ist doch lustig, mitten im Krieg heißt einer ja, Pax. Sehr witzig. Das ist doch schön. Und eines Abends hatten wir frei und da sind wir mit dem Chauffeur, wollten wir nach Paris reinfahren, in die Innenstadt. Und da haben wir den, sind wir so gefahren sind in diesem Wagen. Ja, also ist doch spannend. Kommen wir an einem großen Haus ich vorbei. Ich sag, das ist spannend. Ja, an einem großen Haus mit lauter roten Lichtern. Du weißt schon. Ja. Mit roten Lichtern. Ja, ich kenne es. Ja, und da steht dran mit einem großen Schild, Chez Pax. Und da sage ich dann... Vater. Da sage ich zu meinem Chauffeur und zu meinem Freund, sage ich, du Pax, ja, du bist mir vielleicht einer. Das ist eine, ja, Vater, eine großartige ja, Geschichte. Es war nicht immer ganz schlimm im Zweiten Weltkrieg. Ich dachte, die Soldaten hätten es schwerer gehabt. Ja, es ist für mich sehr lehrreich. Es war schon hart. So, liebe Zuhörer, jetzt, könnt ihr wieder euch beruhigen. Also die Tonqualität wird jetzt auch wieder entscheidend besser. Ich würde sagen, diese Geschichte war so interessant, dass wir, um später noch mehr hören zu können, jetzt mit dem Großvater in ein Café gehen und uns dann von dort wieder melden. Ja, gute Idee. Hast du mal Feuer? Ja, da. Danke. So, jetzt brennt's. Ja, du schau, da laufen ja Superhasen umeinander drin. Ah, spitze. Die eine, wie so schön mit ihrem Arsch wackelt. Das ist super. Hervorragende Einblicke. Ui, ich glaube, das Mikrofon ist an. Oh, scheiße, das leuchtet rot. Spinnt ihr? Regie? Naja. Das macht, also dann können wir vielleicht kurz sagen, wir, sehr verehrtes Publikum, wir befinden uns jetzt hier auf der Terrasse der Wiener Staatsoper. Ja, wir blicken hinab und vor der Oper drängen sich dicht die Leute und warten, bis der Kaiser kommt. Ja, der hat sich angesagt, glaube ich. Oder ist angesagt worden zumindest. Ja, ich glaube, dass seine Gattin Romy Schneider wollte auch mit dabei sein. Stimmt. Aber das ist noch ungewiss. Na, das muss man dann mal sehen, was passiert. Aber ich denke, die Bevölkerung wartet schon intensiv gespannt. Ja, und ich sehe, in mancher Hand steckt eine Sachertorte. Ja. Die soll nachher, glaube ich, um den Kaiser zu Ehren in die Luft geworfen werden. Ja. Also, ich weiß jetzt nicht genau, warum die Regie zu uns hier runtergeschaltet hat, denn wie Sie hören, ist hier nach wie vor nichts passiert. Also, es regnet eigentlich im Grunde und ja, die Leute drängen sich vor der Oper mit ihren Sachertorten. Ja, es hat sich eingeregnet hier auf dem Absolventenball. Ja. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt einen Beitrag, den wir vorhin aufgenommen haben. Der ist zwar auch nicht sehr interessant, aber ich denke, damit wir die Regie irgendwie zufriedenstellen, müssen wir wohl irgendwas senden. Und wir melden uns dann wieder, wenn hier was passiert. Können wir dann vielleicht so verbleiben, Regie? Ja. Ja. Aus der Welt der kleinsten Tierchen. Heute die Absolventin. Ja, einen schönen guten Abend, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen zu Hause an ihren eigenen Äthern. Wir haben heute Abend hier auf dem Wiener Absolventenball die Frau Finskay als Gesprächspartnerin. Frau Finskay, Sie sind Absolventin. Ja, Frau Finskay, sicherlich richtig. Aber können Sie vielleicht in einigen kurzen Worten sagen, welche Schwierigkeiten man zu überwinden hat, ehe man Absolventin wird und was man als Absolventin dann genau tut? Ja, natürlich. Ich verstehe, dass Sie sehr nervös sind, Frau Finskay, aber wenn Sie vielleicht doch ein paar Worte sagen könnten. Ja, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, Sie hören es schon. Frau Finskay ist eine etwas anstrengende Gesprächspartnerin. Ich will mal sehen, ob ich aus der jungen Dame vielleicht etwas herauskitzeln kann. Frau Finskay, sehen Sie mal, jetzt komme ich hier zu Ihnen rüber und dann hier vielleicht so. Nein, wenn ich Sie vielleicht zwicke, Frau Finskay, wenn ich Sie zwicke. Ich kann Sie auch ein bisschen kratzen. Und dann haue ich Ihnen noch eine rein. Nein, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen. Liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, es hilft also alles nichts. Aus der Frau Finskay ist nichts herauszubekommen. Ich gebe zurück, wo immer wir hergekommen sind für diesen Beitrag. Bitteling! Ja, schönen guten Tag, junger Mann. Ja, was darf es sein? Ja, grüß Gott. Ich habe gedacht, mir ist das drüben so langweilig auf dem Absolventenball. Na, schau mal in die Buchhandlung her. Ach, Sie sind auf dem Ball. Ja, ja, ich bin auf dem Ball, aber alles wartet, dass der Kaiser kommt und da geht irgendwie nichts voran. Ja, sind Sie der Gast oder? Nein, ich bin gar nicht so. Ich bin da mit einem anderen Kollegen da und wir müssen da für die Tübinger Wüste Velo eine Sendung machen über den Absolventenball. Ach, Sie sind Journalist, ja, so sehen Sie auch aus mit diesen Schuppen hinten auf Ihrem Jäckchen. Ja, die habe ich extra hingemacht, die Schuppen. Ja, damit Sie dann nicht so auffallen. Ich habe noch eine ganze 50 Kilogramm Packung draußen stehen. Oh, die Schuppen. Wird jetzt dann nass wahrscheinlich. Die schmeiße ich mir ab und zu mal handvoll hinten drauf, dann schaut es besser aus. Gut, was kann ich jetzt für Sie tun? Ja, hätte gern vielleicht ein Buch zur Tante. Ah, da bohren Sie mit dem Finger in eine tiefe, offene Wunde. Ja, bis vor kurzem war ich Buchhändler gewesen. Ja, ich bin draußen im Regen über lauter Kisten gestolpert. Ja, das sind die nass gewordenen Bücher. Also das Ordnungsamt hat mir hier den Laden dicht gemacht wegen illegalen Wursthandels und wegen schlechtem Wetter. Permanentem schlechten Wetter stand in dem Bescheid. Ja. Aber was nicht sagen. Jetzt verkaufe ich also kleine Gipsstatuetten. Ah, so. Ich könnte Ihnen hier kleine Wurstprater aus Gips anbieten, wenn Sie wollen. Ja, haben Sie Currywurst vielleicht? Ja, Currywurst gerade nicht, aber ein Wiener Schnitzel mit Pommes. Aus Gips? Aus Gips, ja, mit Teller. Ah, das wäre wunderbar. Das muss bloß schön über den Tellerrand hinweghängen. Gut, das können Sie haben. Ja, so, das kriegt dann die Tante Annamirl zu Weihnachten. Das ist schön von Ihnen, dass Sie an Ihre Tante Annamirl denken. Ein alter Mensch, der braucht auch Zusprache. Haben Sie vielleicht so von der Oper soll ich noch was mitbringen? Haben Sie vielleicht dann Pavarotti aus Gips, wie er gerade so hohe Zähne schafft? Eine Pavarotti-Platte aus Gips habe ich. Eine Platte aus Gips? Hat er auch schon keine Haare mehr auf dem Kopf? Nein, ich meinte die Schallplatte. Eine Schallplatte aus Gips. Ach, verstehe, das war ein Witz. Ah, steht da wenigstens Pavarotti vorne drauf auf der Schallplatte. Ja, natürlich. Das ist eine Original-Tendek-Aufnahme in Gips gegossen. Ah, das wäre super. Das, Pavarotti muss draufstehen, sonst ist Wurst. Aber für die Anamil taugt es dann schon. Bitte nicht in den Wunden bohren, Wurst. Wurst? Wieso Wurst? Oh, Wurst. Sie machen es mit Absicht. Haben Sie was mit der Wurst? Nein, ich sagte doch bereits, wegen illegalem Wursthandel. Also ich bringe Ihnen jetzt die Platte und packe sie dann ein, ja? Und dann hätte ich gern zweimal noch den Würstelbrater in Goldgips, hätte ich gern, bitteschön. Ach doch, ja. Schön, ja. Dann mache ich sie Ihnen fertig, dann nehmen Sie es dann mit. Ja, das wäre nett, dankeschön. Gut, alles klar, dann mache ich jetzt mit meiner Gipsschere einen Schnitt. Boah, dieser Wiener Drecksschiff und da unten springen sie alle rum, die blöden Säcke. Ah, Geldärsche, Wahnsinn. Was mache ich eigentlich hier? Kommt der Arschball zurück? Ist ja unglaublich. Ah nein, jetzt haben die das Mikrofon schon wieder offen. Ja, liebe Zuhörer, wie Sie hören, bin ich ja gerade noch alleine und es ist auch nichts Neues vorgefallen, deswegen machen wir jetzt einfach Musik. Ich trinke mir erstmal nur ein Glas Wein. Ein Glas Wein. Das schmeckt da alle Wein. Wo kommt's man alle los? Ist man alle weg? In alle Ecke und Fühle, was ist los? Frieg mal erst mal nur ein Glas Wein. Ein Glas Wein, das schmeckt ja unwahrscheinlich lecker. Ein Glas Wein. Ja, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, das Stück war jetzt schneller aus als gedacht. Ich bin schon wieder auf Sendung. Ich bin es allmählich leid. Ich denke, ich werde jetzt eine kleine Geschichte erzählen, die mir gestern widerfahren ist. Ich war da in einem von diesen komischen Wiener Läden. Ich habe schon wieder vergessen. Heurigen, glaube ich. Und da gab es einen Wein, der macht einen Kopf so dick, dass man nicht mehr durch die Tür kommt, nicht mal durchs Schlüsselloch gucken kann. Man kann sich nicht richtig auf den Beinen halten, dann hat man mir noch einen Backhändel an den Kopf geworfen. Vielleicht ist das hier lokale Sitte, vielleicht die Eingeborenen machen das vielleicht mal ganz gern so, aber ich bin dann durch die Tischplatte gebrochen und rausgeworfen worden. Ich habe den Laden dann angezündet. Ja, zu meiner und unser aller Entlastung jetzt vielleicht ein Beitrag, sonst nimmt das hier kein Ende. Und zwar eine Folge von Doofe Berufe. Ja, und schönen guten Abend, liebe ZuhörerInnen. Ich bin hier natürlich nach wie vor auf dem Opernball in Wien. Man hört es, wenn ich den Regen wieder anmache, nämlich jetzt. Und habe bei mir den Herrn, wie war der Name? Pflock Schnürhaken. Herr Pflock Schnürhaken. Finskai. Bitte? Finskai, mein Name. Oh. Mein Name ist Finskai. Ja, ich habe hier bei mir den Herrn Pflock Schnürhaken. Herr Pflock Schnürhaken. Finskai. Herr Pflock Schnürhaken, Sie sind Absolvent. Ja, ich bin Absolvent und ich habe diese Absolvierschule absolviert. Das war gar nicht so einfach. Ich habe einen harten Auswahltest hinter mir, wo wir diese Absolvierprüfung machen mussten, ob wir fürs Absolvieren auch geeignet sind und die nötige Konstanz und auch Konzentration haben, um das Absolvieren in das Zentrum unseres Lebens zu stellen, um es dann zu absolvieren und diesen Lehrkurs auch in der Absolvierdichte richtig zu absolvieren. Ja, Herr Pflock, Zweireiher, das war ja nur doch etwas abstrakt. Wie kann man sich denn als Laie, als Absolventslaie, wie stellt man sich denn als Absolventslaie die Absolvierschule am besten vor? Ja, das ist dann eine Entität von Absolvierungskursen. Aha. Und da wird also ein Stundenplan absolviert. Der geht schon montags los und da wird also geht's mit einem speziellen Absolvier-Crashkurs los am Montag. Ja. Dann, also, Herr Block, Seitenschlipper, wenn ich gerade unterbrechen darf, es ist also nicht so, dass Sie sich Absolvierstunden mit sozusagen Trainingseinheiten vorbereiten, sondern sie gehen direkt ans... Ach so. Nein, man muss auch vor sich in sich gegangen sein und überlegt haben, ob man auch mit dem Absolvieren im zukünftigen Leben zurechtkommen kann. Und dann habe ich praktisch auch vorher bei meinem Pfarrer eine Beichte absolviert und hat mir dann danach die Absolution erteilt. Und da habe ich dann also gestärkt durch diese innerliche Schau, durch diese Selbstbefragung habe ich dann festgestellt, dass ich fürs Absolvieren bestens geeignet bin und dass ich diesen Kurs absolvieren möchte. Und also, was ich heute geschafft habe, und das ist, freue ich mich sehr, hier zu stehen heute Abend. Das ist schön. Ja, Herr Pflock-Filzpantuschen, Sie würden also sagen, dass die Absolventschule einen jungen Menschen doch auf die spätere Existenz als Absolvent hinführt und auch in diesem jungen Menschen einen Keim des Absolvierens sozusagen legt, der dann aufgehen kann zur letztgültigen Absolvenz mit dem reiferen Jahr. Ja, ich bin Ihnen jetzt dankbar, dass Sie das fragen. Ich habe so diese Schule absolviert und ich bin also glücklich, hier heute Abend zu stehen und ich kann jedem jungen Menschen nur raten, diese Absolvierschule zu absolvieren. Tatsächlich. Und danach auch stolz auf sein Absolventendasein zurückzublicken. Ja. Dann danke ich Ihnen recht schön, Herr Pflockhemd mit Manschetten, für dieses Finskei und Frack im Frack. Finskei im Frack, bitteschön, für Sie. Ich bin doch etwas irritiert, Herr Pflock. Aber ich danke Ihnen jedenfalls schön für das Gespräch und Sie können jetzt dann wieder zu Ihren Absolventenkollegen gehen und ein Tänzchen absolvieren. Ja, dann wir spielen so lange, liebe Hörer, damit ich nicht hier ständig unterbrochen werde beim Arbeiten, einen Beitrag und direkt danach nochmal Musik. Kulturgüter Europas. Folge 15, Arabisch B. Ja, einen schönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, zu Hause an euren von euren Großeltern verschenkten Eltern. Wir befinden uns hier, der Großvater und ich, im Café Havelka in Wien. Und ja, Großvater, erzähl uns doch nochmal eine Geschichte vom Weltkrieg. Ja, ich war also damals in Versailles stationiert und mein einziger... Ach ja. Ja, und auf dem Fliegerhorst. Aha. Ja, und da bin ich am Wochenende immer mit meinem besten Freund in die Stadt gefahren und der hieß, stell dir mal vor, mein bester Freund hieß Pax. Sehr lustig, ja. Mitten im Krieg, das war spitze. Sehr schön. Ja, und da sitzen wir dann in diesem Auto und wollten nach Paris reinfahren. Ja. Und da kommen wir an so einem großen Haus vorbei. Ja. Und da waren überall spannend, so rote Lichter. Das ist spannend, sag ich. So ein Haus mit roten Lichtern überall. Ja, das verstehe ich. Ja, du weißt schon, so vielen roten Lichter. Ja, ja. Ja, und dann fahre ich vorbei. Ja. Und da sehe ich auf dem Schild, da steht drauf. Was steht denn da? Da steht Schipax. Oh nein. Also Beipax, Beipax. Und dann sage ich, zu meinem Freund, du bist aber einer, du. Ja, ich dachte, du bist aber einer. Ihr hättet es schwerer gehabt im Krieg, dachte ich. Ja, es war hart, es war manchmal sehr hart, ja. Möchtest du vielleicht einen Kaffee? Aber hier kann man doch keinen Kaffee trinken. Doch, wir sind hier nicht im Grünen, hier kann man schon Kaffee trinken. Aber dann will ich lieber ein Bierchen und ein Teilchen. Ja, das kann man wahrscheinlich einrichten. Ja. Ja, solange wir uns hier vergnügen, spielen wir vielleicht noch irgendwas anderes im Studio ein. Wir melden uns dann aber nachher nochmal wieder vom Stephansdom, oben vom Turm, wenn der Großvater uns noch eine schöne Geschichte erzählt. Sei doch nicht so kleinlich, Liebe ist nicht peinlich, werd ich trotzdem rot, so liegt es am Verbot. Mach's uns nicht so schwer, sonst bleibt das Leben leer. Komm, lass uns wieder wühlen in kitzligen Gefühlen, irgendwann und irgendwo entzündet sich bei uns das Stroh. Kavalier alter Schule. Vitaler, jung gebliebener 60er. Gut aussehen. Er sucht Zweisamkeit. Hübsche Aussiedlerin, 32 Jahre ersehnt, Geborgenheit und Glück. Welchem Mann darf ich meine ganze Liebe schenken? Ruf an, ich komm zu dir. Ich möchte mich verlieben in einen jungen Mann, der es ehrlich mit mir meint. Kein Abenteurer. Ich heiße Heike. Ursula, 61 Jahre, schlanke Witwe, fährt gern mit ihrem Auto spazieren. Tanja, 20 Jahre, scharfe Kurven, erwartet den Herrn in privater Umgebung. Diese Zeitungsanzeigen wären nicht nötig, wenn es in der Welt mehr Herzenswärme gäbe. Mach's uns nicht so schwer, sonst bleibt das Leben leer. Komm, lass uns wieder wühlen in kitzligen Gefühlen. Irgendwann und irgendwo entzündet sich bei uns das Stroh. Kulturgüter Europas, Folge 15, römisch-katholisch C. Ja, liebe ZuhörerInnen und Zuhörer zu Hause, an euren von euren Großeltern gekauften und euch dann zu Weihnachten geschenkten, in buntes Geschenkpapier verpackten Äthern. Wir hier befinden uns jetzt auf dem Stephansdom, der Großvater und ich, und wir sehen hier bis Pritzningshausen und diesem anderen Dorf, dessen Namen ich vergessen habe. Und der Großvater wird uns jetzt gleich eine interessante Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg erzählen, hoffe ich. Die letzte, wie ich beim Anhören der Bände bemerkt habe, war leider die gleiche wie beim ersten Mal. Und ich denke, wir können aber diesen Mangel jetzt mehr als wieder gut machen, indem wir eine wirklich interessante Geschichte gleich bringen. Großvater, erzähl uns doch eine interessante Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg, bitte. Ja, ich war damals in der Nähe von Versailles auf dem Fliegerhorst stationiert. Ja. Und ich und mein bester Freund, weißt du, der hieß Pax. Der ist Pax. Ja, Mitten im Krieg ist der Pax. Ja. Großvater, geh doch mal, wir gehen dann gleich, geh doch mal in den Treppenabsatz da. Ja? Ja? Wie ging denn das weiter, Großvater? Ja, dann wollten wir mal in die Stadt gehen. So! Warum gehst du denn so schnell, Großvater? Wir haben es doch nicht eilig. Jetzt ist er weg. Ja, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, wir müssen auf unsere alten Menschen mehr hören. Wir müssen die Ohren öffnen, damit wir mitbekommen, was diese Menschen in ihrem Leben gelernt haben und was sie uns davon weitergeben können. Und ich möchte das auch als Appell hinausrichten in die Welt an euch alle. Hört mehr auf eure Mitmenschen, wenn sie älter sind als 70, sonst nicht. Oh, schön. Jetzt ist er schön. Doch noch gekommen. Ah gut, jetzt ist er da, der Kaiser. Oh, fantastisch, das Kostüm. Oh. Guck dir das die Kutsche, mal an. Die goldene Kutsche, wunderbar. Oh. Wunderbar. Und 18 Schimmel vorne Wahnsinn. Dran. Wunderschön. Und jetzt fliegen die Sachertorten, liebe Zuhörer. Ah, jetzt werfen die Wiener, werfen ihre Sachertorten und schon ganz braun ist der Kaiser von die der Sachertorten. Die stehen zu feiern, mein Lieb, kann man da, glaube ich, sagen. Ah, und jetzt rennt der kleines Kind rennt über den roten Teppich. Super. Ah, ist das schön. Und jetzt hebt der Kaiser richtig hoch. Richtig menschlich. Ja, und da das Kind... Und jetzt hat das Kind auch schon eine Sachertorte im Gesicht. Ja, und es leckt dem Kaiser die Wangen ab. Ach, ist das schön. Ach, super. Ah, nein. Nein, das ist wirklich... Das ist gut. Also, dafür also es war doch ein gelohnt. Erfolg der Absolventenball dieses Jahr. Großartig. Doch, ich bin wirklich begeistert. Ich glaube, da kommen wir nächstes glaub, Jahr doch wieder, ja, wir kommen wieder zum Absolventenball. Nächstes Jahr in Wien wieder. Guck dir das an da hinten. Ah, noch eine Torte. Jetzt liegt noch eine Torte. Ah, schön. Ja, es verabschiedet sich jetzt der K&K Absolventenball aus Wien. Heute stand er unter dem Motto Mädchenjahre einer Tagesordnung und er wurde veranstaltet von Clemens Kieser und Kai Schreiber. Und die sagen jetzt beide vital und jung geblieben. Tschüss!